1. Aus diesem Grund bin ich, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, weil ich mir verjug, die aus den anderen Volken stammt, eingesetzt habe. 2. Hat sicherlich davongehort, das Gott mir die Verantwortung übertragen hat, ich sein nicht in besonderer Weise zu vermitteln. 3. Mir wird Diocese Geheimnis durch indirekt Offenbarung bekannt gemacht, worüber ich bereits in Kursen Zügen geschrieben habe. 4. Wenn mein Wort lässt, konnte daraus erkennen, welch tief Verständnis ich bezüglich des Geheimnisses von Christus besitz. 5. In früheren Generationen wird Diocese Geheimnis den Menschen nicht offenbart, doch nun hat der Geist es seinen heiligen Aposteln und Propheten kundgetan. 6. Es besagt, dass die Menschen aus allen Volken durch das Evangelium miterben sind und gemeinsam mit an zum selben Leib gehören. 7. Ich wird zum Diener dieser Botschaft ernannt, indem Gott mir sein Neid schenkte und sein Werk sein Kraft in mir entfaltet. 8. Obwohl ich der geringste unter allen Gläubigen bin, wird mir das Privileg zuteil, den Heiden den unermesslichen Reichtum Christi zu verkünden. 9. Mein Aufgabe ist es, allen Menschen die Ausführung Diocese Geheimnisses zu verdeutlichen, das sieht Ewigkeiten in Gott, dem Skopfer, verborgen war. 10. Auf dies Weise soll nun durch die Gemmen den Machten und Gewalten in der Himmelswelt die Vielfaltige Weisheit Gottes demonstriert werden. 11. Dies entspricht dem Eugenplan, den Gott durch Christus Jesus, unseren Herrn, bereits in die Tat umgesetzt hat. 12. Durch den Glauben und Inhaben war nun die Freiheit und den Zuversichtlichen Zugang zu Gott, one Jede furcht. 13. Die schall bitte ich uch, wegen meiner Bedrängnis nicht den Mut zu verlieren, die dies leiden letztlich zu ihrer Ehre beitragen. 14. Aus diesem Grund buch ich mein nie in Gebet vor dem Vater, der die Quell allen Lebens ist. 15. Ist Dirgenage, nach dem Jede Familie im Himmel und auf der Erde benannt ist und von dem si ihren Ursprung hat. 16. Ich biet darum, dass uch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit die Kraft schenkt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. 17. Moge Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnen, damit fest in der Liebe verwurzelt und auf si gegründet seid. 18. Der durch wordet in der Lage sein, gemeinsam mit allen Heiligen das gesamte Ausmaß der Liebe Christi in ihrer breit, lange, tief und hoch zu erfassen. 19. Sollt dies Liebe erkennen, die eigentlich jeden menschlichen Verstand übersteht, damit ganz von der Full Gottes erfüllt wordet. 20. Gott aber kann durch die Kraft, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun, als wir jemals erbitten oder uns vorstellen konnten. 21. Im Geburt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch all Generationen hindurch bis in all Ewigkeit. Amen.